aus dem Osten raus. Es donnerte wie Blitz und riss die Stille aus. Ja, diese neue Band Verklang haben sie sich genannt. Mit Gitarren so laut, dass sie einfach brennt. Verklang, Verklang für die Ewigkeit. Eine Rockband, die für immer bleibt. Verklang, Verklang, spürst du Impuls in dir. Das Feuer brennt. Das Feuer brennt.